WDR 3 Kulturfeature. Zum Gedenken an den 8. Mai 1945 und das Ende des Zweiten Weltkriegs fragen wir heute, wie hat sich dieser Moment wohl angefühlt? In Berlin, in London oder an der Front? Martin Hartwig und Lydia Heller haben Archivtöne und Tagebucheinträge kollagiert. Difference a day made. General Jodl and of Grand Admiral Dönitz signed the act of unconditional surrender. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen. You were mine. Es war Frieden. Was würden wir daraus machen? Der 8. Mai 1945 in Tönen und Tagebüchern. Ein Feature von Martin Hartwig und Lydia Heller. Tag der Befreiung. This is it, kid. This is the day. Das war noch lange hin, bis man das in Deutschland so sehen konnte. I was ordered to do it. Yeah, you were ordered to do it. I'm a soldier. I'm a little man. Für viele doch eher Tag der Niederlage. Und vielerorts kämpfen sie ja noch. In Japan ohnehin. Aber auch im Reich haben nicht alle den Schuss gehört. Ein langer Tag für Millionen von Flüchtlingen, Vertriebenen, Befreiten, Deportierten und Kriegsgefangenen, die in langen Kolonnen durchs Land ziehen. Und doch ein Tag zum Feiern in vielen Hauptstädten. In Belgrad. Kopenhagen. In Athen. In London. We're gonna tell the postman next time he comes around that Mr. Hitler's new address is the Berlin Burying Ground. Ein Tag, an den man sich erinnert, den man festhält, dessen Reden, Briefe und Tagebucheinträge man aufbewahrt. Ein Tag, auf den man sich vorbereitet hat. CBS strahlt eine mit großem Aufwand produzierte einstündige Dokumentation aus. On a Note of Triumph, mit 60 Millionen Zuhörern das erfolgreichste Hörstück der US-Geschichte. A special broadcast, written, directed and produced by Norman Corwin for the Day of Victory in Europe. In der BBC gibt es zum ersten Mal seit Jahren wieder live den Original Big Ben zu hören. Zuvor war das Classified, weil man vom Klang der Glocke Rückschlüsse auf das Wetter in London ziehen kann. Im Luftkrieg eine wertvolle strategische Information. Dasselbe gilt für den Wetterbericht. Der erste, der am 8. Mai 1945 nach 6 Jahren wieder veröffentlicht wird, sagt für London Regen voraus. Wurde dann aber doch ganz schön. In Berlin ist richtig gehend Hitlerwetter, obwohl man das ja jetzt nicht mehr sagt. Ich erinnere mich sehr genau an den 8. Mai, weil das ein Tag ist, der mich ungeheuer beeindruckt hat. Alice D. aus Berlin-Zehlendorf. Es war ein sehr schöner Maientag, wie man ihn sich schöner nicht vorstellen kann. Mit Sonnenschein, ersten Maiengrün. Und plötzlich hörten wir sehr dolle Lautsprecher, jedenfalls in Berlin-Zehlendorf. Am 24.04. waren wir von den Russen besetzt. Und ungefähr ab 1. Mai hatten wir eine gültige Kommandantur. Es fuhren Lautsprecher durch die Straßen, die sehr laut bekannt gaben, Der Krieg ist aus. Jede Waffenhandlung ist eingestellt. Wir guckten alle aus den Fenstern, denn wir durften ja damals nur zu bestimmten Zeiten ausgehen. Wir waren erlöst, aber zugleich war es doch eine sehr große Schockwirkung, weil besonders also wir etwas Älteren doch erkannten, wie Deutschland zum zweiten Mal da niederlag. Viele Menschen weinten. Wir hatten den Tag ersehnt und doch löste er eine kolossale Schockwirkung aus. Deutsche Männer und Frauen, das Oberkommando der Wehrmacht hat heute auf Geheiß des Großadmirals Dönitz die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt. Als leitender Minister der Reichsregierung, die der Großadmiral zur Abwicklung der Kriegsaufgaben gestellt hat, wende ich mich in diesem tragischen Augenblick unserer Geschichte an das deutsche Volk. Nach einem fast sechsjährigen, heldenwüchtigen Kampf von unvergleichlicher Härte ist die Kraft Deutschlands der überwältigenden Macht unserer Gegner erlegen. Die Fortsetzung des Krieges hätte nur sinnloses Blutvergießen und unnütze Zerstörung bedeutet. Eine Regierung, die Verantwortungsgefühl vor der Zukunft unseres Volkes besitzt, musste auf den Zusammenbruch aller physischen und materiellen Kräfte die Folgerung ziehen und den Gegner um Einstellung der Feindseligkeiten ersuchen. Ich erinnere mich, dass ich die Nachricht über die erste Unterzeichnung der Kapitulation morgens beim Rasieren im Radio hörte. Gerhard Leo, deutscher Jude und Kämpfer in der Resistance. Es war alles noch im Konditional gesagt und klang nicht wie endgültig. Obwohl wir genau wussten, dass dies die letzten Tage des Krieges waren, erregten mich diese Informationen so sehr, dass ich mich ziemlich tief mit dem Messer in die Haut schnitt. Der Sieg über den Hitlerfaschismus, so lange herbeigesehnt, jetzt war er endlich da. Nun wusste ich, dass ich diesen schrecklichen, mörderischen Krieg überlebt hatte. Hier ist Oslo. Wir verlesen den Tagesbefehl, den der Wehrmachtbefehlshaber Norwegen, General der Gebirgstruppe Böhme, an die Truppe erlassen hat. Soldaten in Norwegen. Der Reichsaußenminister Graf Schwerin von Krosigk hat die bedingungslose Kapitulation aller kämpfenden Truppen erklärt. Ich weiß, dass diese Botschaft euch hart trifft. Ungeschlagen, im Vollbesitz unserer Kraft, stehen wir in Norwegen. Kein Feind hat es gewagt, uns anzugreifen. Und doch werden auch wir uns dem Diktat unserer Feinde im Interesse der gesamten deutschen Sache beugen müssen. Seid gehorsam euren Vorgesetzten, bleibt, was ihr bisher wart, anständige deutsche Soldaten, die ihr Volk und ihre Heimat über alles in der Welt lieben. Am frühen Morgen kam Wischinski mit einem Flugzeug in Berlin an. Er brachte alle zur Kapitulation Deutschlands nötigen Unterlagen mit und informierte mich darüber, wer das alliierte Oberkommando vertreten sollte. Georgi Konstantinowitsch Zhukov hatte als Generalstabschef der Roten Armee die Schlacht um Berlin angeführt. In ein paar Stunden wird er für die sowjetische Seite die Urkunde über die endgültige bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht unterschreiben. Zur gleichen Zeit trafen in Berlin Journalisten und Reporter der größten Zeitungen und Zeitschriften der Welt sowie Fotoreporter ein, um über den historischen Augenblick zu berichten, da die Zerschlagung des faschistischen Deutschlands juristisch verankert und der endgültige Zusammenbruch aller faschistischen Pläne all der ehrgeizigen barbarischen Absichten von seinen Vertretern anerkannt werden würde. 8.5.45. Jodl hat die deutsche Kapitulation unterschrieben. In Reims. Erich Kästner. Die Siegesfeiern im Rundfunk vermitteln ein schwaches Bild von dem wirklichen Jubel, der überall herrscht, außer in Deutschland. Alle sind stolz, was sie geleistet haben in 5 Kriegsjahren. Sie wissen nicht, was in 12 Jahren Krieg anständige Menschen in Deutschland geleistet haben. Nun ja, die Überheblichkeit und die Unaufrichtigkeit feiern Triumphe. Den 8. Mai 1945 erlebte ich in Berlin. Stefan Dörnberg, Leutnant der Roten Armee. später Diplomat in der DDR. Knapp eine Woche war seit dem Ende der Kämpfe in der Reichshauptstadt vergangen. Am Vormittag des 8. Mai erhielt ich vom Leiter der politischen Abteilung der 8. Gardearmee, in der ich als Leutnant diente, den Auftrag, in das Rundfunkhaus in der Masurenallee am Funkturm zu fahren und von dort ein transportables Tonbandgerät in den Stab der 5. Stoßarmee nach Berlin-Karlshorst zu bringen. Wozu das benötigt wurde, erfuhr ich nicht. In der Armee war Neugier nicht angebracht, also schwieg ich. Erst bei der Ankunft in Karlshorst am späten Nachmittag erfuhren wir, dass hier in Anwesenheit von Marschall Zhukov und Vertretern des Oberkommandos der alliierten Verbündeten die Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation durch die deutsche Wehrmachtsführung vorgesehen war. Das Tonbandgerät sollte für die Aufzeichnung des so bedeutungsvollen Ereignisses genutzt werden. Die sowjetische Seite erkennt die Vereinbarung vom 7. Mai noch nicht als gültig an. Zwar hat auch ihr Vertreter in Reims die Urkunde unterschrieben, aber die Sowjets bestehen auf einem weiteren Akt. In Berlin, am Ort ihres Sieges und mit sichtbarer Präsenz der Sowjetunion. Während die Zeremonie in Berlin-Karlshorst vorbereitet wird, beginnt 20 Kilometer nördlich im chirurgischen Feldkrankenhaus Nummer 4961 der Roten Armee die Autopsie von Hitlers Leichnam. Wir waren in Buch stationiert. Es war ein kleines Haus. Die Überreste von Goebbels, seiner Frau und seiner Kinder waren in dessen Keller gebracht worden. Und, auf Befehl von Oberst Gorbuschin, auch die Überreste von Adolf Hitler und Eva Braun. Jelena Moiseeva-Rezhevskaya, Übersetzerin der Roten Armee, wird dazugeholt. Am 8. Mai, dem Tag, an dem die Kapitulationsurkunde Deutschlands in Karlshorst ratifiziert werden soll, rief mich Oberst Gorbuschin nach Berlin-Buch und überreichte mir ein Kästchen mit dem Hinweis, dass es Hitlers Zähne enthalte und ich für die Aufbewahrung verantwortlich sei. Es handelte sich um eine gebrauchte, weinrote Schachtel mit weichem Futter und überzogen mit Satin, wie geschaffen für eine Flasche Parfum oder billigen Schmuck. Nun aber enthielt sie den Beweis, dass Hitler tot war. Denn auf der ganzen Welt gibt es keine zwei Menschen, deren Zähne genau gleich aussehen. Ich erinnere mich an den 8. Mai 1945, an einen Tag im Gefängnis. Hans T. Er erlebt das Kriegsende in einer Kleinstadt in der Oberpfalz. Ich war damals 23 Jahre alt, war Fürsorger, Praktikant in einem Flüchtlingslager, auch ein kleiner HJ-Führer, und das hatte schon ausgereicht, dass ich von Soldaten der amerikanischen Besatzungsmacht auf der Straße festgenommen und eingesperrt wurde. Das Komische war einfach, dass meine Zelle sich zusehends von Stunde zu Stunde füllte mit Nazis verschiedenster Grade, vom Ortsbauernführer bis zum SS-Führer, SA-Führer, Ortsgruppenleiter, Kreisamtsleiter und so weiter. Ich habe noch nie so viel prominente Nazis auf so engstem Raum versammelt gesehen. Die Gefangenen, die hereinkamen, die brachten dann die Nachricht von der vollzogenen Kapitulation mit. Und damit stieg dann auch ihr eigener Jammer und die Angst um ihr eigenes Leben. Und was mich erstaunte, war die furchtbare Todesangst, die sie alle empfanden. Und das war für mich das Komische. Ich sog sozusagen alles auf, was ich an Beobachtungen hatte, an Feststellungen. Und auch die Freude nun, mit den geistigen Trümmern jener Zeit fertig zu werden, obwohl ich an jenem 8. Mai 1945 von Demokratie so viel verstand wie eine Kuh vom Sonntag. Das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte ich als Wehrmachtssoldat in Tschechien. Werner Morg, Radioverkäufer aus Fegesack, geboren 1921, ab 1940 Soldat. Nach der Bekanntgabe der Kapitulation wurden wir zusammengerufen und der Kommandeur hielt an den Rest seines Regiments eine Ansprache. Zu Anfang entband er alle anwesenden Soldaten von dem Eid, den sie einmal dem Führer geleistet hatten. Dann verkündete der noch Kommandeur, dass es ab sofort jedem freistünde, dahin zu gehen, wohin er wolle. Nur äußerte er in dem Zusammenhang Bedenken dahingehend, ob der Einzelne das wohl schaffen könne, so ganz alleine in der nun auch feindlichen Tschechei den Weg in die Heimat zu finden. Er würde daher empfehlen, zusammenzubleiben und gemeinsam zu versuchen, den Weg in Richtung deutsche Grenze anzutreten, weg von den Russen und hin zu den Amerikanern. Nach dieser Ansprache gab es dann eine schon direkt demokratische Abstimmung. Alle stimmten für den Vorschlag vom Kommandeur, der er noch immer war und auch blieb. Und dann haben wir sie so erkundigt von den Leuten. Die haben gesagt, ihr seid schon in Gefangenschaft, das ist schon von Engländern besetzt. Und dann kommen auch die Offiziere, sagt, also meine Herren, wir sind in Gefangenschaft, schmeißt die Waffen weg. Es ist für uns ist alles Schluss, ne? Rudolf R., aufgewachsen im damaligen Regierungsbezirk Troppau. In den letzten Kriegsjahren nach Königsberg versetzt. Im Mai 1945 war er auf dem Rückzug Richtung Westen. Und am nächsten Morgen, dann kamen sie, alles verlassen. Ihr müsst in die Gefangenschaft, also ihr müsst ins Lager. Und dann sind wir dann so dann losgetippelt. Tausende von Tausende Gefangene in Richtung Lüneburg. Und so ein großer Platz war da, da haben sie uns dann rauf. Mit Stacheldraht war alles dann zugemacht und da haben wir dann weitergehaust. Und dann haben uns die, auch die Engländer eine große Tafel vorgemacht, dann haben sie dann unsere Landkarte dann abgesteckt, sodass ich dann konnte sehen, meine Heimat ist durch den Tschechen besetzt, andere Gebiete waren durch den Pol besetzt, andere Gebiete waren von Russen besetzt und von Engländern und von Frankreich, die da alle so besetzt waren. Natürlich war das dann für mich dann auch wirklich schwer, wie wird es meine Familie, was wird mit denen sein? Inside Germany itself, the Allies seize the famous Stadium of Nuremberg, scene of countless Nazi Party rallies. With the capture of this famous southern German city, the American flag flouts out the swastika. In a symbolic gesture, American troops destroy the Nazi Party emblem. Dienstag, 8. Mai 1945. Ein warmer, sonniger Tag, brach um 9 Uhr auf. Der Krieg ist vorbei. Militärhistoriker Melvin Lasky beobachtet als Begleiter der US-Truppen die Treks in Bayern. Lastwagen in Konvois, überladen mit Gefangenen. Eine alte Frau, ein junges Mädchen winken zum Abschied, gehen langsam vorbei. Kinder spielen in Schützengräben, in Wrackteilen von Flakausrüstungen. Auf der Straße nach München, Konzentrationslager Allach. München stand noch, aber nichts war unversehrt. Die Struktur des Gerichtsgebäudes ist erhalten geblieben, aber es war schmutzig. Beschädigt, dutzendfach von Geschossen getroffen. Das sei der Justizpalast, erklärte mir eine Zivilistin, das Haus des Rechtes. Das Haus des Unrechtes, gab ich zurück. Bitter stimmte sie zu. Großartige alte Gebäude, jetzt nur noch hässliche Ruinen. In der Nymphenburger Straße flirteten Mädchen mit US-Soldaten. Die BBC berichtet Ähnliches aus Österreich, wo sich die Reste der deutschen Heeresgruppe Süd der 65. US-Infanteriedivision ergeben. Hallo BBC, hier spricht Robert Reed aus Ensdorf in Österreich am Morgen des 8. Mai. Die Szene, die ich gerade beobachte, ist das Ende des europäischen Krieges. Die Reste der deutschen Armee strömen die Straße hinunter, über die Brücke und den Fluss Enns direkt in die Gefangenschaft. Es sind etwa 60.000. Sie gehören zur Heeresgruppe Süd der Wehrmacht, die gestern kapituliert hat. Jetzt kommen sie alle diese Straße entlang. Der große Zug begann um 9 Uhr gestern Abend und setzte sich die ganze Nacht hindurch fort. Ein nicht enden wollender Strom von Lastwagen, Armeefahrzeugen, Bussen, Hunderten von Volkswagen, die mit ihren Scheinwerfern die weißgetünchten Wände der Bauernhöfe am Straßenrand beleuchten. Jetzt ist Vormittag, ein herrlicher Maimorgen mit einer warmen Sonne, die hoch am klarblauen Himmel steht. Soweit ich zurückblicken kann, stauen sich die deutschen Fahrzeuge fast Stoßstange an Stoßstange. Immer wieder gibt es Stopps, weil die amerikanischen Militärpolizisten Lastwagen mit Gewehren, automatischen Waffen oder Panzerfäusten auf das Feld umleiten, von dem aus ich spreche. Auf den Lastwagen, die sich stauen, sitzen auch viele Frauen. Nicht nur deutsche Krankenschwestern, sondern auch Zivilisten. Wer sie sind? Wir haben nicht die geringste Ahnung. What a difference a day makes. 24 little hours. Now, look at this rubble of a man. Ragged, broken, blonde Nordic hair matted with pure Aryan blood, deaf from blast and blind from smoke, chin down, tail between his legs. Pity the poor beggar. Von den durch die Alliierten im Laufe des Krieges gefangen genommenen 11 Millionen deutschen Soldaten sind 7,6 Millionen in Gewahrsam. Davon 1,2 Millionen in sowjetischen Lagern, unter ihnen 101 Generäle. Am Mittag des 8. Mai ist genau genommen noch Krieg. Die Waffenruhe ist ja auf 23 Uhr terminiert. Um 12.30 Uhr wendet sich auch Großadmiral Dönitz, von Hitler per Testament zum Reichspräsidenten ernannt, an die Bevölkerung. Deutsche Männer und Frauen, in meiner Ansprache am 1. Mai, in der ich dem deutschen Volk den Tod des Führers und meine Bestimmung zu seinem Nachfolger mitteilte, habe ich es als meine erste Aufgabe bezeichnet, das Leben deutscher Menschen zu retten. Um dieses Ziel zu erreichen, habe ich in der Nacht vom 6. zum 7. Mai dem Oberkommando der Wehrmacht den Auftrag gegeben, die bedingungslose Kapitulation für alle kämpfenden Truppen auf allen Kriegsschauplätzen zu erklären. Am 8. Mai, 23 Uhr, schweigen die Waffen. Während Dönitz spricht, sind Vertreter der Alliierten und des deutschen Oberkommandos Wehrmacht auf dem Weg nach Berlin-Karlshorst, wo die Kapitulation noch ein weiteres Mal unterzeichnet werden soll. Gegen Mittag landeten auf dem Flugplatz Tempelhof die Vertreter des Alliierten Oberkommandos. Der britische Luftmarschall Tedder, der Befehlshaber der amerikanischen Fernfliegerkräfte General Spaatz und der Oberbefehlshaber der französischen Armee General de Lattre de Tassigny. Schreibt Georgi Konstantinowitsch Zhukov, Marschall der Sowjetunion und Generalstabschef der Roten Armee, in seinen Memoiren. Auf dem Flugplatz wurden sie von meinem Stellvertreter Armeegeneral Sokolowski, dem Stadtkommandanten Generaloberst Bersarin, dem Mitglied des Kriegsrates der 5. Armee Generalleutnant Bokow und anderen Vertretern der Roten Armee empfangen. Vom Flugplatz aus begaben sich unsere Verbündeten nach Karlshorst, wo die bedingungslose Kapitulation des OKW entgegengenommen werden sollte. Ebenfalls auf dem Tempelhofer Flugplatz kamen aus Flensburg, von britischen Offizieren bewacht, Generalfeldmarschall Keitel, Generaladmiral von Friedeburg und Generaloberst der Flieger Stumpf an, die von Dönitz bevollmächtigt waren, die bedingungslose Kapitulation zu unterzeichnen. Am 8. Mai flog ich im Auftrag des Großadmirals als Staatsoberhaupt und oberster Befehlshaber der Wehrmacht mit dem von Jodl und dem Stabschef Eisenhowers vollzogenen Vorvertrag nach Berlin. So erinnert sich Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommando Wehrmacht. Nach einer Art Ehrenrunde über Berlin landeten wir auf dem Flughafen Tempelhof. Ein Ehrenbataillon der Russen mit Musikchor empfing die englische und amerikanische Delegation. Wir konnten die Zeremonie aus der Ferne von unserem Landeplatz aus beobachten. Die Kapelle spielte God Save the King, The Star Spangled Banner und die russische Nationalhymne. Wir alle standen in Achtungsstellung und salutierten. Harry C. Butcher begleitet die US-Delegation als Chronist und Vertrauter von General Dwight D. Eisenhower. Als die Formalitäten vorüber waren, wurden wir zu den wartenden Wagen geführt, um die Fahrt zu Zhukovs Hauptquartier in einer deutschen Pionierschule in Karlshorst anzutreten. Unsere Fahrt führte größtenteils unter einer Hochbahn entlang. Etwa alle 500 Meter passierten wir eine Straßensperre. Von denen hatte ich gehört. Die Deutschen stellten zwei Straßenbahnwaggons quer und füllten die Zwischenräume mit Schutt aus den zertrümmerten Häusern auf. Die Russen hatten nur gerade so viel Schutt beiseite geräumt, dass sich ein Wagen hindurchzwängen konnte. Die Luft war staubig, es fuhren keine anderen Autos, wie es überhaupt keinen Straßenverkehr gab. Auch war es den Deutschen nicht gestattet worden, sich entlang unserer Route blicken zu lassen. Die Häuser zu beiden Seiten zeigten alle Abstufungen der Zerstörung. Einige waren ausgebrannt, andere hatten einen Volltreffer erhalten. Nur wenige Fensterscheiben waren noch intakt. Zu meiner Begleitung war ein russischer Offizier befohlen. Er fuhr mit mir im Auto, die anderen Wagen meiner Begleitung folgten. Die Fahrt ging über den Belle Alliance-Platz durch die Außenstadt nach Karlshorst. Dort wurden wir in einer kleinen, geräumten Villa dicht neben dem Kasernement der Pionier- und Ingenieurschule abgesetzt. Es war etwa 13 Uhr. Wir waren ganz unter uns. Gelegentlich erschien ein Reporter, es wurden Fotos von uns gemacht. Bisweilen besuchte uns ein russischer Dolmetscheroffizier. Er konnte mir nicht sagen, wann der Akt der Unterschrift unter die Kapitulationsurkunde stattfinden werde, von der man mir übrigens schon auf dem Flugplatz eine Ausfertigung in Deutsch übergeben hatte. Wie unsere Offiziere berichteten, waren Keitel und die anderen Mitglieder der Abordnung äußerst nervös. Keitel sagte zu seinen Begleitern, als wir durch Berlin fuhren, musste ich erschüttert feststellen, wie stark zerstört die Stadt ist. Darauf antwortete ihm einer unserer Offiziere, waren Sie, Herr Feldmarschall, nicht erschüttert, als auf Ihren Befehl tausende sowjetischer Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht wurden? Orte, unter deren Ruinen Millionen unserer Landsleute, darunter zehntausende Kinder, den Tod fanden. Keitel zuckte nervös die Achseln, sagte aber kein Wort. What a difference a day made. There's a rainbow before me. Uhr nachmittags in Europa. Charles de Gaulle und Winston Churchill treten in Paris und London vor die Mikrofone, verkünden die Nachricht vom Sieg über Hitlerdeutschland. La guerre est gagnée. Der Krieg ist gewonnen. Voici la victoire. Hier ist der Sieg. La victoire des das ist der Sieg der Vereinten Nationen. Und das ist der Sieg de Frankreichs. The German war is therefore at an end. After years of intense preparation, nach jahrelanger intensiver Vorbereitung hat sich Deutschland Anfang September 1939 auf Polen gestürzt. Und in Erfüllung unserer Garantie für Polen und dem Einvernehmen mit der Französischen Republik, Großbritannien, dem britischen Empire und dem Commonwealth of Nations haben wir dieser üblen Aggression den Krieg erklärt. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple. Ehre für immer unseren Armeen und ihren Anführern. Honneur aux Nations Unies. Ehre den Vereinten Nationen, die ihr Blut mit unserem Blut, ihre Schmerzen mit unseren Schmerzen, ihre Hoffnung mit unserer Hoffnung vermischt haben und die heute mit uns triumphieren. Vive la France! Advance Britannia! Long live the cause of freedom! God save the King! In Washington, dort ist zu diesem Zeitpunkt 9 Uhr Eastern Wartime, spricht Harry S. Truman. This is a solemn but a glorious hour. Dies ist eine feierliche, aber glorreiche Stunde. Ich wünschte, Franklin D. Roosevelt hätte diesen Tag noch erlebt. General Eisenhower hat mir mitgeteilt, dass die deutschen Streitkräfte vor den Vereinten Nationen kapituliert haben. Es bleibt noch viel zu tun. Der im Westen errungene Sieg muss nun auch im Osten errungen werden. Die ganze Welt muss von dem Übel gereinigt werden, von dem die Hälfte der Welt befreit wurde. Vereint haben die friedliebenden Nationen im Westen bewiesen, dass ihre Waffen bei weitem stärker sind als die Macht der Diktatoren, die uns einst als weich und schwach bezeichneten. Mai 1945. Waffenstillstand mit Deutschland. Der Krieg in Europa war vorüber. Der Faschismus hatte kapituliert. Thomas Gewe ist am 8. Mai 1945 15 Jahre alt. Über Auschwitz und Großrosen war er im Februar 1945 in das KZ Buchenwald verschleppt worden. Er erlebt den Tag im Displaced Persons Camp Buchenwald. Irgendjemand drehte am Knopf unseres Rundfunkapparates und suchte den Äther ab. Überall Jubel. Aus London ertönte der vibrierende Siegesgong. Das Victory-Zeichen wurde gemorst. Begeisterte Stimmen sang die Marseillaise. Die feierliche, getragene Melodie der Sowjethymne erklang und das Glockenspiel aus dem Kreml. Die Berliner kamen aus den Ruinen hervor, um zu feiern. Ich drehte mich auf meinem Kopfkissen um und überlegte. Es war Frieden. Was würden wir daraus machen? Bald würde ich 16 Jahre alt sein. Nicht mehr lange und auch ich könnte mitreden. Dann schlief ich ein und träumte von der Zukunft. Hallo BBC. Hallo BBC. This is V-Day in Germany. Es ist V-Day in Deutschland. It's 4 o'clock and in a moment the senior officer. Es ist 4 Uhr nachmittags und gleich werden die Offiziere der alliierten Militärregierung in Begleitung des Landrats, des Bürgermeisters und anderer deutscher Beamter auf den Balkon treten und sich vor das Mikrofon stellen. An die Einwohner von Lüneburg. Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. Die Bedingungen sind wie folgt. 1. Wir, die Unterzeichneten, kapitulieren hiermit dem Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem russischen Oberkommando mit allen unseren Streitkräften zu Land, zur See und in der Luft, welche bis zu diesem Datum unter deutschem Befehl stehen. 2. Die Deutschen stehen da und hören schweigend zu. Not a comment, not a movement among the crowd. Kein Kommentar, keine Bewegung in der Menge. Unter deutschem Befehl geben alle Operationen um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit besetzten Stellungen zu bleiben. Den Lüneburgern sind die Kapitulationsbedingungen mitgeteilt worden. Sie halten einen Moment inne. Dann zerstreut sich die Menge kommentarlos. Wir waren hier in britischen Uniformen und können uns einen anderen V-Day vorstellen. In Großbritannien. Den Jubel, die Fahnen. Hier auf dem Marktplatz von Lüneburg sehen wir die andere Seite des Bildes. Den 8. Mai 1945 erlebte ich im Kriegslazarett in Prag. Seit 14 Tagen, dem 24. April, beinamputiert, bettlägerig und mit weiteren Verwundeten in einem Vierbettzimmer. Max Gohler, Wehrmachtssoldat. Die Partisanen kamen mit MP bewaffnet ins Zimmer. Nach Waffen und eventuellem Widerstand suchend. Von Befreiungsgedanken konnte da keine Rede bei uns sein. Nur der Gedanke, trotz alledem überleben, gesund werden und Sorge um die Angehörigen, die nicht mehr in Schlesien, sondern irgendwo warten und hoffentlich ebenfalls überlebten. Als die Nachricht durch die Division bestätigt worden war, saßen überall kleine Gruppen zusammen. Es wurde beraten, was das Kriegsende für uns bringen könnte. Konrad Eggert, Soldat der 6. Fallschirmjäger-Division der Wehrmacht. Müssen wir noch in Gefangenschaft? Wann können wir nach Hause? Gibt es das Zuhause überhaupt noch? Wer lebt von den Angehörigen noch? Für mich stand eine Frage im Vordergrund. Wie werden die Eltern damit fertig, dass ich als einziger von 4 Jungen überlebt habe? Wir waren zwar froh, dass das Kämpfen und Sterben nun endlich vorbei war, aber frei und glücklich fühlten wir uns nicht. Wir wussten nicht, welches Schicksal uns erwarten würde. Werner Morck, Wehrmachtssoldat. Wir glaubten auch nicht, dass der Russe uns nach der Kapitulation, wie es das internationale Kriegsrecht gemäß Haager Landkriegsordnung vorschreibt, nach der Entwaffnung unbehelligt nach Hause gehen lassen würde. Unterwegs im Erzgebirge sind mir öfter Soldaten begegnet, denen die Russen die guten Lederschuhe ausgezogen hatten und die sich nun mit den russischen Schuhen herumquälten. An der Ausrüstung der nach Süden ziehenden russischen Truppen konnte man erkennen, dass auch sie am Ende waren. Vorwiegend zogen Pferdefuhrwerke mit vielen wohl erbeuteten Pferden und Massen von Soldaten aller russischen und asiatischen Rassen in erdbraunen Uniformen die Straßen entlang. Am Ende dieses Tages, gegen Abend, verfolgten uns plötzlich russische Soldaten und riefen uns etwas zu. Wir begriffen nicht, was wir tun sollten. Die Russen schlugen uns mit Gewehrkolben ins Kreuz und riefen »Dawai, dawai!« Sie trieben uns auf eine große Wiese, wo schon sehr viele Menschen lagerten. Wir waren in russischer Kriegsgefangenschaft. Ich erinnere mich an den 8. Mai 1945 noch in einigen Einzelheiten. Peter J. Er lebt in den letzten Kriegstagen in Norddeutschland, nahe der Grenze zu Dänemark. Es war der Tag, an dem mein Vater vom 8-tägigen Volkssturmeinsatz wieder zurückkam. Es war der Tag, an dem wir über den Sender Flensburg von der deutschen Kapitulation hörten. Ich war damals 15 Jahre und es war in Niebel, wo viele, viele deutsche Soldaten zu sehen waren, viel Kriegsmaterial. Die Kapitulation der Wehrmachtteile hatte ja schon am 5. Mai stattgefunden für Nordwestdeutschland. Am 2. Mai hatte sich auch der Tod Hitlers bekannt gegeben worden. Und es gab nun also einige Leute, die nicht mehr so richtig wussten, ob sie die Hand hochheben sollten oder nicht. Der 8. Mai ist auch für mich deshalb sehr bemerkenswert, weil es der erste Tag war, an dem ich niemanden mehr sah, der ein Hakenkreuz trug. Man hat überhaupt das Neue erstmal versucht zu begreifen. Natürlich ist ein Zusammenbruchgefühl da gewesen. Natürlich ist das Gefühl da gewesen, dass nun eigentlich die ganze Welt, die es gegeben hat, jetzt nicht mehr da ist. Aber ich muss sagen, im Nachhinein komme ich immer selbst zu dem Ergebnis, das Zusammenbruchgefühl muss eigentlich viel schlimmer gewesen sein in der nachherigen Überlegung, als es damals tatsächlich gewesen ist. Meine Frau und ich wandern über Schöneweide und Treptow nach Berlin-Stralau. Karl Deutmann wohnt in Adlershof bei Berlin. Während des Krieges war er bei Mannesmann im Werkschutz. Der Mai hat ein grünes, blühendes, buntes Band um die tote Stadt geschlungen. In den Trümmern ist der Waffenlärm verstummt und der Frühlingssturm verjagt den Geruch von Brand, Verwesung und Vergänglichkeit. Wie viel Tausend schlafen unter den Trümmern, liegen verendet in Bunkern und Kellern? Denn es gibt keinen Sarg, keine Totenfeier und keinen Leichenwagen mehr. Wer einen Handwagen hat, bringt den lieben Toten selbst zum Friedhof, wenn es nicht zu weit ist. Es ist still geworden in uns, in so vielen Menschen, die sich frei fühlen von jeder Schuld an dieser großen, einmaligen Tragödie. Wir haben es gewusst, alles haben wir gewusst, vom stillen Mord an den Gerechten, von der Arroganz und Überheblichkeit, von der Wertlosigkeit der vielen Mitläufer, von den Dieben und Schmarotzern in leitenden Stellungen, von der jämmerlichen Verräterseele des Käuflichen bis zur käuflichen Schauspielerin und den nadelgeschmückten Stümpern auf den höchsten geistigen, künstlerischen und kulturellen Stellen. Wir haben Viehwaggons vorüberfahren sehen, hinter deren mit Eisenstangen und Stacheldraht vergitterten Luftklappen die todesblassen Gesichter gefangener Juden vorüberrollten in den sicheren Tod und mussten schweigen um unser Leben, um das arme Leben zu behalten. Über Berlin wurde gemeldet, dass im Umkreis von 8 Kilometern rund um die Linden keine bewohnbare Wohnung sei und dass ungefähr 2 Millionen Menschen noch in Berlin vegetierten, die meisten in den Vororten. Erich Kästner. Da haben nun die 3 größten Mächte der Erde fast 6 Jahre gebraucht, um die Nazis zu besiegen. Und nun werfen sie der deutschen Bevölkerung, die antinazistisch war, vor, sie habe die Nazis geduldet. Deutschland ist das am längsten von den Nazis besetzte und unterdrückte Land gewesen. Nur so kann man die Situation einigermaßen richtig sehen. Sie soll nur statistisch feststellen, wie viele Deutsche von den Nazis zugrunde gerichtet worden sind. Dann werden sie merken, was los war. Abends um 9 Uhr müssen alle Bewohner im Hause sein. Dienstag, 8. Mai 1945. Wir wissen alle nicht, wie es weitergehen soll. Es fällt auch schwer, an neue Aufgaben zu denken, wenn Strom und Wasser mangeln und jede Verbindung mit der Außenwelt durch mühsame Fußmärsche erkauft werden muss. Jo und Frank haben aus trophäierten Radteilen 2 Fahrräder gebaut. Radeln wir zur Kommandantur, schlägt Andrik vor. Mal sehen, was dort los ist. Wir radeln nicht lange. An der nächsten Ecke winken drei russische Soldaten, springen uns quer über den Weg, als wir Miene machen, vorüberzufahren. Maschina, Maschina, sagen sie und lockern ihre Pistolen. Ein kurzes Hin und Her, dann wandern wir zu Fuß weiter. Auf der Kommandantur herrscht Ferienstimmung. Nur ein schläfriger Posten räkelt sich vor der Tür. Kommandante? Er schüttelt den Kopf. Heute sei Feiertag, bedeutet er uns. Seit 12 Uhr mittags, wegen Waffenstillstand. Waffenstillstand! Die Nachricht ist uns den Radverlust wert. Plötzlich überkommt uns der ganze Jubel des Befreitseins. Frei von Bomben, frei von Verdunklung, frei von Gestapo und frei von den Nazis. Wie auf Flügeln eilen wir nach Hause. Am Abend feiern wir. Feiern mit allem, was wir besitzen. Pax Nobiscum. Unsere Gefühle an diesem 8. Mai waren zwiespältig. Auf der einen Seite waren wir glücklich, dass nun endlich der Spuk des Dritten Reiches zu Ende ging. Wir dachten aber gleichzeitig an die vielen persönlichen Opfer, die jeder von uns gebracht hatte, an die vielen toten Genossen und Freunde, die das Dritte Reich gekostet hatte. Leo Bauer, Kommunist, Journalist und in den 1960er Jahren Berater von Willy Brandt, erlebt den 8. Mai 1945 als Emigrant in Lausanne. Wir dachten aber auch an dieses Deutschland, das nun total besetzt war, zerstört war. Jeder von uns brannte darauf, zurückzukehren. Von unseren Genossen, von unseren früheren Genossen, wurden wir sozusagen begeistert begrüßt, weil wir Neuigkeiten aus dem Ausland mitbrachten, weil wir energisch gesund waren, um einfach die Arbeit aufnehmen zu können. Und die anderen, die Opportunisten, sahen in uns natürlich die besten, die größten Chancen, um ihre berühmten Persilscheine zu bekommen. Außerdem war dieses Volk natürlich feige. Der berühmte Persilschein war eigentlich das Wichtigste in jener Zeit. Anerkannte oder bekannte Nazis kamen und wiesen nach, dass sie irgendeinem Juden geholfen hätten, dass sie doch gar nicht so schlimm gewesen seien. But what do we know now that we didn't know before? What have we learned out of this war? Schätzungsweise 55 Millionen Menschen waren gestorben. Das aus heutiger Sicht zentrale Verbrechen Deutschlands, die systematische Ermordung von 6 Millionen Juden, spielte an diesem 8. Mai keine sehr große Rolle. We've learned that nations don't know what they want, will get what they don't want. Deutsche Flugzeuge haben 74.172 Tonnen Bomben auf gegnerische Städte geworfen. We've learned out of World War II that we'd learned nothing out of World War I. Umgekehrt warfen die Alliierten 1.996.036 Tonnen auf deutsche Städte, von denen Stand 8. Mai 300 als völlig zerstört gelten. We've learned that our east coast is the west bank of the Rhine and the defenses of Portland begin in Shanghai. Die tägliche Lebensmittelration für einen erwachsenen Berliner beträgt am 8. Mai 1945 200 Gramm Brot, 10 Gramm Zucker, 25 Gramm Fleisch, 400 Gramm Kartoffeln und 2 Gramm Kaffee. Gegen 15 Uhr wurde uns ein Essen serviert. Unsere Geduld wurde auf eine schwere Probe gestellt. Gegen 17 Uhr führten die Russen uns in ein anderes Haus. Dort wurden wir wieder bewirtet, aber sonst folgte nichts. Man brachte mir meine Vollmacht mit der Bemerkung zurück, dass alles in Ordnung sei. Den Zeitpunkt für die Unterschrift wusste man angeblich immer noch nicht. Die Zeit verging. In der Zwischenzeit können wir uns den Saal ansehen, in dem die Zeremonie stattfinden soll. Alles scheint gut vorbereitet. Jean de Lattre de Tassigny führt als Oberkommandierender der 1. französischen Armee die Delegation seines Landes an. Als einzige Dekoration hängen am Saalende drei Flaggen: die rote Fahne, der Union Jack und der Sternenbanner. Nirgends sind die französischen Farben zu sehen. Ich merke sofort an, dass Frankreich bei diesem historischen Akt durch seine Flagge ebenbürtig neben seinen Verbündeten vertreten sein muss. Da man keine französische Flagge findet, beschließen die Russen, eine anzufertigen. Und zwar mit einem roten Stoffstück aus einem ehemaligen Nazi-Pavillon, einem weißen Leinen und einem Streifen aus einem Mechaniker-Blaumann. Als ein Wagen die zusammengenähte Fahne bringt, erblicken wir eine wunderschöne holländische Flagge. Also alles nochmal von vorne. Alle geben sich große Mühe und um 20 Uhr hängen endlich unsere Nationalfarben zwischen denen Großbritanniens und der USA, gebündelt über der sowjetischen Flagge. Gegen 22 Uhr wurde ich ungeduldig und ließ offiziell anfragen, wann der Akt der Unterschrift stattfinde. Die Antwort lautete: etwa in einer Stunde. Kurz vor Mitternacht, also dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Kapitulation, wurde ich mit Begleitung in das Casino der Kaserne geführt. Wie zuvor vereinbart, versammelten sich die Vertreter des alliierten Oberkommandos, Tedder, Spaatz und Delattre de Tassigny, ferner Wyschinski, Teljegin, Sokolowski und andere, um 23.45 Uhr in meinem Arbeitszimmer, das an den Saal stieß, wo die faschistischen Militärs die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation unterzeichnen sollten. Punkt 24 Uhr betraten wir den Saal. Alle nahmen an einem Tisch Platz, hinter dem an der Wand die Staatsflaggen der Sowjetunion, der USA, Großbritanniens und Frankreichs hingen. Die deutschen Generäle kommen in den Saal. Generalfeldmarschall Keitel geht voran. Er geht bemüht, seine Würde und sogar seinen Stolz zu bewahren. Hebt seinen Marschallsstab zum Gruß und senkt ihn sofort. Nach ihm treten Generaladmiral von Friedeburg und Generaloberst Stumpf ein. Sie setzen sich an den für sie bestimmten Tisch. Hinter ihnen stehen ihre Begleiter. Ich wandte mich an die deutsche Abordnung. Haben Sie die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation bei sich? Haben Sie sie studiert? Und sind Sie bevollmächtigt, sie zu unterzeichnen? Die Worte werden für die Deutschen übersetzt. Zhukov fragte mich, ob ich den Kapitulationsvertrag gelesen habe. Ich antwortete mit Ja. Die zweite Frage lautete, ob ich zu seiner Anerkennung durch Unterschrift bereit sei. Ich antwortete erneut mit lautem Ja. Keitel nickt mit dem Kopf. Ja, ja. Keitel geht zu dem Tisch, auf dem die Mappe mit Dokumenten liegt, rückt seinen Monokel zurecht und will unterschreiben. Marschall Zhukov zeigt ihm die Stellen. Keitel nimmt einen Stift, unterschreibt die erste Kopie, die zweite, die dritte. Feldmarschall Keitel steht auf, schaut sich im Saal um. Er hat nichts mehr zu sagen und nichts zu erwarten. Er geht zu seinem Platz am Tisch der deutschen Delegation. Er zückt wieder seinen Marschallstab, legt ihn auf den Tisch, setzt sich. Auch Friedeburg und Stumpf gehen an ihre Plätze. All dies geschieht in Stille, ohne Worte. Worte sind nicht mehr nötig. Von den Nazis wird nichts mehr verlangt. Der Akt wird jetzt von Marschall Zhukov unterzeichnet und von Luftobermarschall Sir Arthur Tedder. Als Zeugen unterzeichnen General Spaatz und der Vertreter der französischen Delegation General Latre de Tassigny. Am 9. Mai um 0.43 Uhr war die Urkunde über die bedingungslose Kapitulation von allen unterzeichnet. Ich forderte die deutsche Abordnung auf, den Saal zu verlassen. Das sagte Marschall Zhukov. Die deutschen Generäle stehen auf und verlassen den Saal, verlassen die Geschichte. из истории. Der Krieg ist zu Ende. Война окончена. Marschall der Sowjetunion Zhukov schüttelt dem britischen Luftmarschall Tedder, dem General der amerikanischen Armee Spatz und den anderen Generälen die Hand. Sieg! Die Menschheit kann frei atmen. Die Kanonen werden nicht mehr abgefeuert. Nach Abschluss des Zeremoniells verließ ich mit meinem Gefolge den Saal. Wir wurden in die kleine Villa zurückgeführt, wo eine üppige Tafel mit kalten Speisen und verschiedenen Weinen bereitstand. Wir hatten geglaubt, dass die auf der Tafel bereitstehende Art von Sakuska einziger Teil dieser Henkersmahlzeit sein würde. Doch als wir längst gesättigt waren, folgte noch das warme Essen mit Braten und so weiter. Zum Schluss gab es noch gefrorene frische Erdbeeren, die ich zum ersten Mal im Leben vorgesetzt bekam. Am 8. Mai wollte ich gegen Mitternacht zu Bett gehen, als ich plötzlich hörte, wie jemand aus dem ersten Stock meinen Namen rief. Ich rannte eilig die sehr steile Holztreppe hinauf. Die Zimmertür stand weit offen und Major Bistrov und Major Pitschko standen neben dem Radio und reckten ihre Hälse. Es war wirklich seltsam, denn wir hatten damit gerechnet, aber als der Nachrichtensprecher endlich auf Sendung ging und feierlich verkündete, die Unterzeichnung der Urkunde über die bedingungslose Kapitulation der deutschen Streitkräfte, standen wir einfach nur überwältigt da. Ich ging wieder hinunter ins Erdgeschoss. Nie werde ich das Gefühl vergessen, das mich in diesem Moment elektrisierte. Allmächtiger Gott, passiert das mit mir? Stehe ich hier in dem Moment, in dem Deutschland kapituliert, mit einer Kiste in den Händen, die die unbestreitbaren Überreste von Adolf Hitler enthält? Also doch. Die Katastrophe für das deutsche Volk ist unübersehbar. Was nun? Die Geschichte wiederholt sich. Aufbau, langsamer Wiederaufstieg für viele Jahrzehnte, wirtschaftlich, politisch und kulturell. Ausrottung des Militarismus, Nationalsozialismus und Umformung des Kapitalismus in ein soziales und demokratisches Wirtschaftssystem. Denn der deutsche Kapitalismus war der Boden, auf dem Hitler und seine Bewegung sich entfalten konnten. Er war die Personifikation des deutschen Wirtschafts- und Militärimperialismus in höchster Potenz, der Ausdruck einer bestimmten Entwicklungsepoche, die nun in einem tragischen Schlussakt geendet hat. Der Abgang der Helden und Größen in dieser größten Tragödie der deutschen Geschichte war erbärmlich. Sic transit gloria mundi. 9. Mai, 0.50 Uhr. Marschall Zhukov beendet die Sitzung, eröffnet das Bankett und bringt einen Trinkspruch auf den Sieg der Anti-Hitler-Koalition über Nazi-Deutschland aus. Dann hielten Arthur Tedder, Delattre de Tassigny und General Spatz Ansprachen. Ich erinnere mich, dass viel und herzlich gesprochen und immer wieder der lebhafte Wunsch geäußert wurde, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Ländern der antifaschistischen Koalition für immer zu festigen. Diesen Wunsch äußerten sowohl sowjetische als auch amerikanische, französische und britische Generäle. Und wir alle hegten damals die Hoffnung, dass er in Erfüllung ginge. Round and around Hitler's grave, round and around we go. Gonna lay that feller down, so we won't get up no more. So endete der lange 8. Mai damit, dass alle noch einmal gemeinsam um Hitlers Grab tanzten. Den Deutschen konnte es recht sein. Round and around Hitler's grave, round and around we go. Gonna lay that feller down, he won't get up no more. What have we learned? Wenn sich alle mit Hitler beschäftigten, würden sonst keine Fragen gestellt werden. We've learned the Germans came close to winning the first time, even closer the second time, and might damn well win if we give them a third time. Zu Bett. Kühle Nacht. Nur eine Decke. What a difference a day made. Es war Frieden. Was würden wir daraus machen? Der 8. Mai 1945 in Tönen und Tagebüchern. Das war ein Feature von Martin Hartwig und Lydia Heller. Es sprach Maria Hartmann. Regie Gerald Michel. Ton Hermann Leppich. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025. WDR 3 Kulturfeature. Geschichten, die nachklingen.